Kundgabe 2193. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.12.1941. Schärfste Maßnahmen. Furchtloses Reden. Starker Wille. Es gehören willensstarke Menschen dazu, göttliche Offenbarungen furchtlos zu verbreiten. Denn alles, was geistigen Fortschritt bedeutet, was diese Offenbarungen bezwecken sollen, wird schärfste Gegenmaßnahmen zur Folge haben. Und es wird jeglichem geistigen Streben der Kampf angesagt werden. Zudem aber sind göttliche Offenbarungen den Menschen so unglaubwürdig, solange sie selbst unerweckten Geistes sind. Jede Mitteilung aus dem geistigen Reich erfordert eine gewisse Gläubigkeit, um unbedenklich angenommen werden zu können. Wo der Glaube nicht vorhanden ist, dort wird man ablehnen und auch die Träger des Lichtes, die nur göttliche Weisheiten weitergeben wollen, zu bekämpfen suchen. Man wird ihnen die Verbreitung der Wahrheit verbieten wollen und zu dem Zweck fast unerfüllbare Gebote erlassen. Und wer nun schwachen Willens ist, der wird sich diesen Geboten fügen und Gott seine Mitarbeit versagen. Die göttliche Liebe aber will, dass die Wahrheit verbreitet werde. Sie sucht die Menschen in das Wissen zu leiten und gibt zu eben diesem Zweck ihnen das Wissen durch einen Menschen kund. Es muss nun aber auch dieser Mensch furchtlos das wiedergeben, was er durch die Gnade Gottes und seinen Geist vernommen hat. Denn so wie er einer so außergewöhnlichen Gnade gewürdigt wird, wird ihm nun der Weg nach oben erleichtert. Er hat aber die Aufgabe, auch seinen Mitmenschen den Weg nach oben zu zeigen, das heißt, ihnen gleichfalls die göttliche Gnade zugänglich zu machen. Und also muss er reden und das wiederzugeben versuchen, was ihm durch geistige Vermittlung zugegangen ist. Und dies erfordert Unerschrockenheit der weltlichen Macht gegenüber, wenngleich die Verkünder des göttlichen Wortes jegliche irdische Macht anerkennen sollen, so wie sie sich nicht offen gegen die Gebote Gottes richtet. Wer im Sinne dieser Gebote zu leben trachtet, der wird auch erkennen, wann weltliche Maßnahmen ihre Berechtigung haben oder nicht. Und er wird wissen, welchen Geboten er nun zuerst nachkommen muss. Diesen, die göttlichen Offenbarungen zu verkünden, ist nicht erfolglos. Sie werden angenommen, weil der Glaube vorhanden ist an einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, der Weisheit und der Allmacht. Wo aber keinerlei Glauben zu verzeichnen ist, dort muss der Verkünder des Wortes kämpfen mit dem Schwert seines Mundes. Und er darf sich nicht fürchten, wenn seinem Reden Einhalt geboten wird. Er wird gebraucht als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dieses Mittleramt muss er getreulich verwalten. Er muss das Wort, das er empfängt, unverdrossen weiterleiten und Erwähnung tun alles dessen, was ihm offenbart wird. Denn es ist notwendig, dass die Menschheit erwacht aus dem Schlafe und dass ihr Kunde zugeht von dem offensichtlichen Wirken Gottes, das begründet ist in seiner Liebe zu den Menschen, die dem geistigen Untergang nahe sind. Diese will er erretten und sie aus der Dunkelheit herausführen, zum Licht. Er bietet ihnen seine Gnade an und stellt es ihnen frei, sich ihrer zu bedienen. Und von dieser Gnadenzuwendung soll furchtlos gesprochen werden, weil es der Wille Gottes ist. Amen.